Hallo, hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mixtape. Gerade eben war hier noch Eike Stolzenburg mit No Pop, Magazin für Grenzmusik. Und jetzt bin ich dran, Mercedes Herrada mit Mixtape 62. Wie immer gibt es rund zwei Stunden voller frischer Neuerscheinungen und natürlich auch ein paar Klassiker aus Punk, Rock und Metal. Wie immer auf OS Radio in 104,8 oder über osradio.de jeden vierten Samstag von 20 bis 22 Uhr und danach gibt es auch die Sendung zu finden, wo auf der Homepage mixtaperadio.online. So, wir starten unsere Sendung heute in Mexiko. Hier kommen Oye Daphne, eine Pop-Punk-Rock-Band aus Puebla. 2024 haben sie ihre EP Interlude rausgebracht und daraus hören wir jetzt die Single. Ja, hier sind Oye Daphne mit Unirse. Es cuestión de unirse. Roma Beach aus Würzburg. Zum Abschluss ihrer EP-Trilogie Scapegoat Revisited veröffentlichte die Band anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums The Scapegoat's Agony von 1995 die EP Passion Bliss. Diese EP enthält neu bearbeitete Versionen von 5 Songs des Albums, unter anderem den Song, den wir gerade gehört haben, Nothing Right. Jetzt gibt's erstmal Stay Away von Nirvana und gleich danach, aufgepasst, kommen Vendetta Bloom, eine Band, die richtig gut klingt. Alternative Rock aus Richmond, Virginia, gegründet von Davey C. Jr., Nate Williams und Produzent Mikey Kanoi. Ihr Sound mischt Einflüsse von A Day to Remember, Chevelle und Bring Me the Horizon, eine Mischung aus Power, Melodie und diesem modernen Touch, der sofort hängen bleibt. Am 3. September haben sie ihr Debut-EP, die K-Theory, veröffentlicht. Und der Song Reverse Hello, den wir gleich nach Nirvana hören, ist ihre Visitenkarte. Yeah. company. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehreren Vorab-Singles, die wir hier bei Mixtape natürlich auch schon gehört haben, haben die Hardcore-Legenden aus Brooklyn Biohazard ihr erstes Studioalbum seit über 10 Jahren veröffentlicht, Divided We Fall. Ich zitiere Billy Garciadei, der Sänger und Gitarrist der Band, über die Single, die wir gerade gehört haben, sieht vor: Dieser Song handelt davon, stark zu bleiben, wenn das Leben dich trifft. Wenn alles gegen dich steht, gib nicht auf, kämpf härter. Er ist für alle, die am Boden lagen und wieder aufgestanden sind. Du fällst 9-mal und stehst 10-mal wieder auf. Das ist der Biohazard-Stil. Stärke durch den Kampf, egal was passiert. Weiter geht's mit Sanity's Rage, Thrash Metal aus Belgien. Wir hören Measure of Guilt, einen der 10 Songs des neuen Albums, das am 15. Oktober erschienen ist. Ihr zweites Studioalbum mit dem Titel The Dead Don't Run. Eine Band für alle, die auf Testament, Creator, Suicidal Angels oder Angelus Apatrida stehen. Und direkt danach geht's weiter mit Crusher aus Finnland. Sie bringen am 9. Januar 2026 ihr Debüt-EP Taste of Hatred raus. Und wir hören dann heute direkt nach Sanity's Rage die erste Single Shockwave. Just name your god and back again. Das ist Mixtape im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Denn wir sind die Band aus Mailand, Lacuna Coil, mit I Wish You Were Dead. Weiter geht's mit Sacabera, eine Band aus Asturias, Nordspanien, gegründet 2024. Wie sie selbst sagen, sie klingen, als hätten sich Black Sabbath, Die Stooges und Barón Rojo in einem Hotel getroffen und wären zusammen feiern gegangen. Sie bringen uns kraftvollen Rock mit Einflüssen aus Hard Rock, Punk und Metal und spanische Texte, die von Introspektion, Kampf und Gesellschaftskritik handeln. Wir hören sie jetzt mit Extinción. Nuestras almas se han fosilizado. während wir auf das neue Megadeth-Album warten, das am 23. Januar 2026 erscheint, haben sie bereits die erste Single veröffentlicht, die wir gerade gehört haben, Tipping Point. Übrigens, vor ein paar Tagen haben sie die komplette Trackliste für das neue Werk bekannt gegeben. Darüber informiere ich auch über die Homepage der Sendung mixtaperadio.online. Das Album enthält auch einen ganz besonderen Bonustrack, eine neu überarbeitete Version von Ride the Lightning, dem Klassiker, den Mustaine gemeinsam mit James Hetfield, Cliff Burton und Lars Ulrich geschrieben hat und der dem Metallica-Album von 1984 seinen Namen gab. Mustaine sagt, dass er mit der neuen Version den Kreis seiner musikalischen Laufbahn schließen und seinen Ursprüngen Respekt zollen möchte. Und jetzt stelle ich euch die Band aus Madrid vor, Ignis Anima. Ihr drittes Album heißt Resiliencia und wurde am 11. Oktober veröffentlicht. Hier sind die Mit Caminos por Recorrer. Yeah. Gerade haben wir Parallelum gehört mit The Dreamer Night After Night, eine alternative Metalband aus Spanien mit ihrem neuen EP Patchwork, eine Geschichte in 6 Songs. Produziert, gemischt und gemastert wurde das Ganze von Alex Capa in den Metropol Studios in Madrid. Und damit ist die erste Stunde gleich fast vorbei. Und jetzt übernehmen die Nachrichten der OS Radio Redaktion. Danach geht es direkt weiter mit der zweiten Mixtape-Stunde bis 22 Uhr. Und jetzt hören wir gleich die Spanier Mesentet. Sie präsentieren uns ihr 4 Tracks umfassendes EP Kairos Part 1. Wir hören Sie jetzt mit dem Song Stigma. Saludos de Mercedes Herrada und bis gleich in der zweiten Stunde von Mixtape. Yeah. Hola, hallo, hier ist Mercedes Herrada. Willkommen, wir starten in die zweite Stunde von Mixtape, Ausgabe 62 bis 22 Uhr mit Waiting Room von Fugazi. We'll be right back. ist gerade aufgefallen, dass wir in Mixtape 62 schon die dritte Band aus Asturias im Norden Spaniens hören. Und die Mixtape kontaktiert hatte. Die Band heißt Tigers of Wrath und wurde 2022 gegründet. Kürzlich haben sie ihr erstes Album Get Ready mit 10 Songs veröffentlicht und wir haben sie bereits mit dem ersten Track Street Punk gehört. Weiter geht's mit Amongst Strangers, eine Band aus Norfolk, Großbritannien. Sie haben uns ihr Debut-EP Strength of a Few, das am 2. Oktober auf allen digitalen Plattformen erschienen ist, per Mail geschickt. Ihr findet es aber auch auf Bandcamp. Wir hören sie jetzt mit dem Song We Are the Difference. We were Katalanen Crew mit katalanischen Texten, mit Vivina Lombra auf Deutsch, Leben im Schatten. Jetzt geht's weiter nach Belgien. Wir haben den neuen Single der Modern Metal Band Aeberis erhalten. Die Band wurde 2021 gegründet und veröffentlichte ein Jahr später ihr Debütalbum White Elephant. Seitdem bringen sie eine Serie von Singles heraus und heute hören wir den neuesten Show Me Your Weakness von Aeberis. Danach geht's weiter mit Billy Talent. In the twilight of your fortress, shadows whisper secrets long untold. The silence screams you hide from me. When darkness what you're hiding behind those walls. Show me your weakness. You left me with nothing at all. I don't need your pretense. You wear your pride like a crown of thorns. A shield against the night, but alone aside. The dance is shadow. Pain. I don't feel any pain.

Drei Mixtape haben uns die späten 5 Uhr Winter erreicht. Die Band wurde von Gründungsmitgliedern von Amon Amarth ins Leben gerufen. Wir haben gerade ihren ersten Single Mounds of Stones gehört. Ein Vorgeschmack auf ihr Debut-EP What Once Was, das am 14. November erscheint. Wir bleiben jetzt in Schweden und hören jetzt die Veteranen Stelbhaus. Die Band aus Stockholm, gegründet 2007, hat gerade ihr neues Album Next Akin to Chaos veröffentlicht. Nach 3 Singles hören wir heute den Song Master of the Hand. Going to prostitute yourself. Of a religion. How many other weapons do you have? is from the only religion I'm not going to tell you. I'm Iran, Satura, mit Deis voll, eine gute Dosis Metalcore mit Message, Grenzen brechen und den Mut haben, für das einzustehen, woran man glaubt. Jetzt hören wir zwei Songs hintereinander. Zuerst ein Klassiker, Power, von Album The Time of the Oath von Halloween und danach etwas Neues von den Schweden, das Passanza. Die Band wurde 1996 gegründet und kehrt nun mit ihrem neuen Album From Dusk to Darkness zurück. Wir hören sie nach Halloween mit Fear the Night. Yeah. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Album Warriors of the Sea, die Metal Queen Doro mit ihrer Version des AC/DC-Klassikers Touch Too Much. Es ist kurz vor 10 und wir kommen langsam zum Ende von Mixtape 62. Von Herzen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich lade euch ein, mal auf die Webseite der Sendung zu schauen, mixtaperadio.online. Dort findet ihr alle Infos zu heutigen und früheren Ausgaben, Nachrichten und, ab und zu mal Nachrichten und natürlich die Links zum Nachhören. Auch von der spanischen Ausgabe, die wöchentlich in Spanien läuft. Ein kleiner Hinweis an die Musiker und Bands, die Mixtape hören. Und wenn ich einfach weiter sage, meldet euch. Hier wird viel gespielt, das direkt von der Band kommt. Auf jeden Fall in dieser Sendung war auf jeden Fall so circa die Hälfte, was die Bands direkt auf verschiedene Länder geschickt haben. Ich würde mich auch sehr freuen, Bands aus Osnabrück und Umgebung sowohl hier bei Mixtape auf OS Radio als auch in der wöchentlichen spanischen Ausgabe vorstellen zu können. Zum Abschluss hören wir Soul Vertigo, ein Gothic-Metal-Projekt aus Deutschland mit ihrem neuen Song Ashes of Eden. Saludos von Mercedes Herrada, mach's gut und bis zum nächsten Ausgabe von Mixtape.